Apfelkreuz ganz oben stehst und dir dabei dein Herz aufgeht, dann spürst du Heimat, dann soll die Zeit nie vergehen. Bis zum Sommer pfierst, ins Wasser streckst, der Gerstensaft dir saugut schmeckt, sagst Dankeschön für Hopfen und Malz, lieber Herrgott, erholt's. Prost, mein Herz! Wenn du feierst, bis dir für die Nacht mit deinen Freunden gern singst und lachst, wenn dein Lebensgefühl tief in dir brennt. Wenn am Himmel drum die Sterne dort stehen, fragst der Madel, mach's mit mir gehen, dann spürst du Heimat, dann soll die Zeit nie vergehen. Komm ich her, kehr ich hin, da bin ich geboren. Bayern, Bayern, mein wunderschönes Land. Mit frischem Madel und mit Uhren im Trachtenkranz. Wirtshaus, gute Freund noch triffst, wenn du allweil gleich willkommen bist. Wenn ein Wort und ein Handschlag noch ehrlich was zählt. Wenn dein letztes Stündal kommen wird, der Bornl kommen, die zum Himmel führt, dann wirst du heimat und die Zeit bleibt für dich stehen. Komm ich her, kehr ich hin, da bin ich geboren. Bayern, Bayern, mein wunderschönes Land. Mit frischem Madel und mit Uhren im Trachtenkranz. Lisa rauschen, a Brüssel tauschen, auf dem Tanzbaum im Madel, Haferschubladen, Biergartenspätzle, Obatzter und Brezen. Auf die Wiesen mit Barz, ja fesches Madel, Drahtzi, ein Lotter zum Fenstern, danach zwischen Tatschi, Haxen und Knebel, beim Heimgehen Mords an Schädel. Auf geht's die Madel! Bayern, da bin ich daheim. Da bin ich her, kehr ich hin, da bin ich geboren. Bayern, mein wunderschönes Land. Mit frischem Madel